Kapitel 10. Motos Mutter hatte lange, glatte Haare. Sie waren grau und äußerst gepflegt. Sie stand vor dem Herd in der winzigen Küche und rührte in der Suppe herum, als Moto gefolgt von Thomas den Raum betrat. »Mutter, hast Besuch mitgebracht«, sprach sie lächelnd und drehte sich um. Von ihrer Nase aus lief über die linke Wange eine alte Narbe. Sie war einfach gekleidet und ungeschminkt, dass die dunklen Konturen der Narbe sich deutlich abzeichneten. »Hallo, Frau Winterthal«, begrüßte Thomas sie freundlich, als Moto sich auf die Eckbank setzte, einen Platz weiter rutschte und die Hände auf dem Tisch zusammenfaltete. »Nicht so förmlich. Nimm mich einfach Sira«, antwortete sie und schaute zu Moto. »Essen gibt's aber erst um 12.« Dann verließ Sira die Küche, um etwas aus dem Keller zu holen. »Deine Mutter hat dich einmal gefragt, warum wir schon hier sind.« »Meine wäre jetzt voll ausgetickt.« »Leben und leben lassen«, sagt sie immer, antwortete Moto und beobachtete Thomas, wie er seinen Rucksack auf den Tisch stellte. Nachdem er den Reißverschluss geöffnet hatte, holte er ein dickes Buch hervor. Es war ein 5 cm dicker Wälzer mit einem harten Umschlag und einem Verschluss. Das Buch schien schon ewig alt zu sein. Die Seiten waren völlig vergilbt und das Bild auf dem Cover war so verblasst, dass nur noch die Konturen unbekannter Schriftzeichen durchschimmerten. »Was ist das für ein Buch?« »Ich hab's vor ein paar Wochen auf dem Trödelmarkt gekauft.« »Und worum geht's?« »Ich weiß nicht«, antwortete Thomas und öffnete das Buch. »Es ist in einer mir unbekannten Sprache.« »Warum kaufst du ein Buch, was du nicht lesen kannst?« »Die Bilder sind sehr interessant«, sprach er weiter und schlug die Mitte auf. Über zig Seiten wurden dort die Abdrücke seltsamer Kreaturen gezeigt. Es waren Kopien verschiedener Holzschnitte. »Erinnerst du dich noch an die Geschichtsstunde? Herr Böck hatte von einer Kreatur, von einer Echse gesprochen.« »Und?« »Naja«, sprach Thomas und blätterte noch einmal ein paar Seiten weiter. »Siehst du, dieses Viech passt doch ganz genau auf die Beschreibung.« Thomas zeigte auf die rechte Seite des offenen Buches. Dort war der Holzschnitt einer gigantischen Echse abgebildet. »Was willst du damit sagen?« »Dass dieses Gerücht sehr wohl wahr sein kann.« Moto antwortete nicht. Für einige Sekunden klebte sein Blick auf der linken Buchseite. »Und was ist das für ein Fellknäuel? Das kommt mir so bekannt vor.« »Echt? Hast du das schon mal gesehen?« »Nee, ich glaube, ich habe davon schon mal geträumt. Vielleicht war es aber auch was ganz anderes. Ich erinnere mich immer nur sehr dunkel an meine Träume.« Plötzlich schallte ein ohrenbetäubendes Geräusch durch die Küche und beide sahen erschrocken auf. Motos Mutter stand wie angewurzelt im Türrahmen. Zu ihren Füßen lagen großflächig verteilt die Scherben einer zu Boden gedonnerten Schüssel. Ihr Blick haftete auf dem offenen Buch. »Wo habt ihr das her?« keifte sie plötzlich und riss dem Jungen das Buch aus der Hand. »Mama, was ist denn los? Mutter, schau deine Hände!« rief sie vor Entsetzen und setzte sich eilig hin, um die Hände ihres Sohnes zu untersuchen. »Mama, du machst mir Angst«, als auch er es plötzlich auf seinen Handflächen bemerkte. Es war eigentlich kaum zu erkennen. Erst beim zweiten Blick sah er, dass zwei seiner Adern dunkel durch die Haut schimmerten. Nach kurzem Überlegen schenkte er diesem jedoch keine große Bedeutung. Doch dann sah er die Trauer und Verzweiflung in den Augen seiner Mutter. Einen Blick, wie er ihn noch nie zuvor bei ihr gesehen hatte. »Das ist unmöglich«, schrie sie und schüttelte ihren Kopf. »Ich habe gehofft, du würdest ein ganz normaler Junge werden. Aber es sieht so aus, als wenn du diese Fähigkeit irgendwie vererbt bekommen hättest.« Einen Moment schwieg sie. Ihre Vergangenheit hatte sie eingeholt und sie fühlte sich schuldig. Schuldig, dass Moto jetzt für ihre Fehler in der Vergangenheit bezahlen muss. Um nichts in der Welt wollte sie ihren Sohn in die alten Geschichten mit hineinziehen, aber sie wusste auch, dass es nun an der Zeit war, ihm davon in Kenntnis zu setzen. Sie war sich schon immer im Klaren gewesen, dass dieser Augenblick irgendwann kommen würde, wo sie ihm die Wahrheit über ihre und damit auch seine Vergangenheit erzählen müsse. Jedoch hatte sie gehofft, es dann besser und glaubwürdiger erzählen zu können, aber dies war wohl schier unmöglich. Sie begann, die Geschichte ihrer Vergangenheit zu erzählen. Mehrmals stockte sie dabei, suchte nach den richtigen Worten und berichtete dann von der Zerstörung ihres Dorfes, wie sie von dem Alten entführt worden und wie Hino sie nach Nox brachte. Es lag ein Zittern, fast schon ein Bibbern in ihrer Stimme. Obwohl seitdem schon über 15 Jahreswechsel verstrichen waren, war die Wunde in ihrer Seele noch nicht verheilt. Immer noch plagten sie Schuldgefühle. Man konnte es zwar nicht sehen, aber für sie klebte immer noch Motos und Hinos Blut an ihren Händen. Und obwohl sie sich des Öfteren einredete, dass das Mana sie zum Mörder gemacht hatte, waren und werden es trotzdem immer ihre eigenen Hände gewesen sein, die Tod und Verderben gebracht hatten. Eine Schuld, die unabwaschbar war. Jedes Wort kostete immense Überwindungskraft und es schmerzte sehr, die eigenen Worte zu hören. Trotzdem musste sie erzählen, wie sie vom Mana besessen war und wie sie in der Karakorum-Schlacht gegen die Menschen gekämpft hatte. Das Einzige, was sie damals vom Selbstmord abgehalten hatte, war die kleine Lyria, das kleine Baby neben Motos totem Körper. Für den jungen Motojo brach eine Welt zusammen. Er hatte schon öfters daran gedacht, vor allem weil seine Schwester so ganz anders als er oder seine Mutter war. Doch er hatte viele Gedanken solcher weltverdrehender Art und für ihn war es nie mehr als ein Gedankengespiel gewesen. Und manches Mal hatte er schon an seinem gesunden Menschenverstand gezweifelt. Aber egal wie absurd ihm der Gedanke vorher auch erschien, dass seine Schwester gar nicht seine Schwester sei, nun war das Gedankenspiel zur Realität geworden und die alte Wirklichkeit stellte sich als bloße Lüge heraus. Warum hast du uns nie was davon erzählt? Wenn ich und meine Schwester fragten, hast du immer nur gesagt, dass Vater im Krieg gestorben sei. Mehr wolltest du nie preisgeben. Ich verstehe, wenn du sauer bist, aber wie hätte ich euch beiden das alles erzählen können? Ihr wart doch so unschuldige kleine Kinder. Ach, vielleicht verachtest du mich jetzt, aber wenn du selbst einmal Kinder hast, wirst du es verstehen. Daraufhin schwieg Moto und nach einer Weile erzählte seine Mutter weiter. Naja, deswegen habe ich Thomas auch dieses Buch da weggenommen. Ihr solltet euch nicht mit solchen Dingern beschäftigen. Mir scheint es, als wenn die Magier nur Verderben verbreiten würden. Lasst lieber die Finger von solchen Sachen. Das sind unkontrollierbare Kräfte. Das ist ja alles unglaublich. Ich meine, was sind das für Kreaturen gewesen, die Motos Vater beschwören konnte? Sind das dieselben wie in diesem Buch hier? Und was hat das mit diesem Mana auf sich? Rief Thomas fast schon. Er hatte so schnell gesprochen, dass man kaum etwas verstehen konnte. Und Moto bemerkte wieder diesen brennenden Blick voller entflammter Interesse. Du solltest auf meinen Rat lieber hören und dich nicht so sehr dort hineinsteigern. Sei froh, dass du mit den Magiern nichts am Hut hast. Naja, es ist ja deine Sache, aber von mir wirst du bestimmt nichts mehr erfahren. Du hast schon viel zu viel gehört. Und was dich angeht, Moto, es gibt noch etwas, was ich dir erzählen muss, aber das ist nicht für Thomas Ohren gedacht. Ich habe keine Geheimnisse, entgegnete Moto, aber seine Mutter war schon aufgestanden und zur Tür gegangen. Ich gehe jetzt einkaufen und lass dich erst einmal alles verdauen. Dann verschwand sie. Eine Weile saßen beide wortlos am Tisch, bis Thomas fragte, ob alles in Ordnung sei. Moto nickte nur und starrte weiter auf den Tisch vor sich. Ich muss jetzt nach Hause. Hoffentlich fällt mir noch eine gute Ausrede ein, sonst dreht meine Mutter voll am Rad. Bleib doch noch ein bisschen, schlug Moto vor, während er die Wanduhr betrachtete. In 2 Stunden hätten wir sowieso Schulschluss, da merkt das deine Mutter gar nicht. Na gut, vielleicht hast du ja recht, aber bist du sicher, dass es dir gut geht? So etwas bekommt man ja nicht alle Tage erzählt. Es ändert doch nichts. Ich bin immer noch derselbe Mensch wie zuvor. Außerdem bringt darüber Nachdenken auch nichts. Aber darüber muss man doch nachdenken. Ach, weißt du, über persönliche Dinge denke ich fast nie nach. So etwas verarbeite ich in Stückchen und im Hintergrund. Aber denk doch nur mal an deine Fähigkeit. Ich meine, deine Mutter konnte Fähigkeit. Wie sich das schon anhört, nur du und meine Mutter haben davon gesprochen. Ich weiß von nichts. Bei vielen Leuten kann man die Adern sehen und deswegen werde ich wohl kaum einen Panzer zerstören können. Du glaubst deiner Mutter also nicht? Ich weiß nicht, was ich glauben soll, verdammt nochmal, regte er sich auf und schlug auf den Tisch. Thomas wollte ihn unbedingt beistehen, aber er war völlig rat und hilflos. Egal, was er sagen würde, er würde alles nur noch schlimmer machen. Also suchte er nach einem anderen Thema, mit dem er Moto ablenken konnte. Plötzlich dröhnte ein schrilles Geräusch durch das Haus. Es war das Telefon und Moto stand auf, um den Anruf entgegenzunehmen. Frau Winterthal? Sie ist nicht zu Hause, ich bin ihr Sohn. Hier spricht das Krankenhaus von Kirikorum. Ihre Schwester, Lyria Winterthal, wurde vor wenigen Minuten bei uns eingeliefert. Vielleicht sollten Sie vorbeikommen, am besten in Begleitung Ihrer Mutter. Was ist denn passiert? Geht's Lyria gut? Rief Moto aufgeregt in den Hörer hinein. Tut mir leid, ich kann Ihnen nichts Genaueres sagen. Bitte kommen Sie umgehend her. Ein Klicken und danach drang nur noch Rauschen aus dem Hörer. Mit kreidebleichem Gesicht legte er den Hörer wieder weg und schaute zu Thomas. Lyria ist im Krankenhaus. Ihm lief der Schweiß, das Adrenalin war in ihm erwacht und er wurde von einem einzigen Gedanken getrieben. Thomas, bitte warte hier, bis meine Mutter wiederkommt und sag ihr, dass sie sofort ins Krankenhaus kommen soll. Danke, ich schulde dir was. Ohne auf eine Antwort zu warten, stürmte er in den Flur, wo er hastig in die Schuhe schlüpfte und durch die Tür raste. Das Krankenhaus war ein riesiger Komplex aus den verschiedensten Stationen. So leicht war es, sich dort zu verlaufen. Für Moto war es das erste Mal, dass er ein Krankenhaus von innen sah. Die Eingangshalle mit der Rezeption war riesig. Zudem herrschte wohl gerade Hofbetrieb, denn die Eingangshalle war überfüllt mit Patienten und Besuchern verschiedenster Altersklassen und jeder Menge Ärzte, die scheinbar ziellos durch die Gegend irrten. Sein Adrenalin war noch weiter angestiegen und zudem begannen seine Hände vor Aufregung zu zittern. Ihm war übel und er hatte nicht wirklich einen Plan, wie er in dem Chaos seine Schwester ausfindig machen sollte. Im Kopf suchte er sich die richtigen Worte zusammen und marschierte zur Rezeption, wo eine braunhaarige, sichtlich ungepflegte und übergeschminkte Frau hinter einer Theke auf einem Bürostuhl saß. Sie arbeitete gerade am Computer, als Moto auf sie zutrat. Ich suche meine Schwester. Der Name? Antwortete sie hörbar genervt und überarbeitet. Lyria. Lyria Wintertal. Ich wurde angerufen. Die Frau starrte ihn verdutzt an und dann lachte sie doch. Jüngchen, du hast ja einen Mädchennamen. Was? Nee, meine Schwester heißt Lyria. Und wie ist dein Name? Moto Joe Wintertal. Dann drehte sich die Empfangsdame zum Monitor und tippte auf der Tastatur herum. Ein paar Meter weiter stand ein junger Arzt und wälzte in irgendwelchen Akten herum, als er aufschaute und näher kam. Lyria Wintertal? Die wurde neulich eingeliefert. Ich bin der zuständige Arzt, Dr. Bernstein. Der Arzt klemmte sich die Akte unterm Arm und hielt Moto zum Gruß die Hand hin. Erst nach ein paar Sekunden erwiderte er den Gruß des Mannes. Folge mir bitte, ich bringe dich hin. Er hatte einen so zügigen Gang drauf, dass Moto sich anstrengen musste, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Schließlich hielt Dr. Bernstein vor einem Fahrstuhl. Gerade traf auf Moto ein, da glitten die Lifttüren auch schon auseinander. Er hatte keinen blassen Schimmer, in welchem Stockwerk sie sich befanden. Dr. Bernstein geleitete ihn durch ein Netzwerk von sehr ähnlichen Gängen, bis sie zu ihrem Ziel gelangten. Moto musste schlucken, als er den Namen der Station auf dem Schild las. Seuchen- und Epidemiezentrum stand dort in kräftiger Druckschrift geschrieben. Unbehagen stieg in ihm auf, als sie die Station betraten. In dem Flur war es leer und totenstill. Moto folgte dem großen Mann in ein weiteres Zimmer. Es war ein Beobachtungsraum. Durch eine große Glasscheibe hindurch konnte man in die Station schauen. Etwa 20 Betten waren über die Halle verteilt. Moto ging näher heran, bis er mit der Hand die dicken Scheiben berühren konnte. Sein Blick wanderte über die vielen Betten. Alles wirkte steril und tot. Keiner der Patienten bewegte sich auch nur einen Millimeter. Da hinten ist deine Schwester. Moto schaute in die linke Ecke des Saals und tatsächlich, nicht weit von ihnen konnte er seine Schwester entdecken. Sie war so nah, dass er in ihre Augen blicken konnte. Ihr Blick war starr und tot, aber sie lebte noch, denn ihr Brustkorb hebte und senkte sich mit einem Rhythmus, als wenn sie schlafen würde. Was hat sie denn? Es ist die Schäferkrankheit. Was bedeutet das? Können Sie das heilen? Es bedeutet, dass der Patient jegliche motorischen und kommunikalen Fähigkeiten verliert und in eine Art Koma fällt. Wir vermuten, dass es sich um eine Art von Virus handelt, da es in letzter Zeit immer häufiger Fälle dieser Art gibt. Wie dieser Erreger sich jedoch verbreitet, wissen wir nicht. Sie vermuten das. Das heißt, Sie wissen nicht mal, ob es ein Virus ist oder eine Krankheit oder was ganz anderes. Wir tun, was in unserer Macht steht. Jedenfalls schwebt sie nicht in Lebensgefahr. Die Atmung funktioniert weiterhin ganz normal, was heißt, dass ein Teil ihres Gehirns noch aktiv sein muss. Solange wir sie künstlich ernähren, besteht da keine Gefahr. Ist schon mal wieder jemand aufgewacht? Bisher nicht. Moto drückte sein Gesicht näher an die Fensterscheibe heran. Ein Seufzen. Die Worte seiner Mutter rauschten ihm wieder durch sein Bewusstsein. Er betrachtete das braune lange Haar, die großen grauen silbernen Pupillen und die kleine Stupsnase seiner Schwester, als er daran dachte, dass sie nicht seine leibliche Schwester war. Dann stellte sich ein neues Gefühl in ihm ein. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit gegenüber dieser Tatsache. Laute Stimmen holten ihn aus seinen Gedanken. Auf dem Korridor schien etwas passiert zu sein, denn der Arzt stürmte plötzlich hinaus. Moto folgte ihm auf den Gang. Sein Atem stockte und ein dicker Kloß bildete sich im Rachen. Vor der Tür stand ein Krankenbett. Zwei Pfleger in luftdichten Sicherheitsanzügen standen daneben und unterhielten sich mit Dr. Bernstein. Beim Anblick seiner Mutter musste er mit den Tränen kämpfen. Ihr Blick ebenfalls starr und leer. Unglaubwürdig bewegte er seine Hand vor ihren Augen hin und her und rief mehrmals nach ihr. Keine Reaktion. Mama, bitte wach auf, flehte er ihre Schulter rüttelnd, als er eine Hand auf der Schulter spürte. Dr. Bernstein schaute ihn mit einem mitleidigen Blick an. Kurz seufzte er und drückte sein Mitgefühl aus. Dann schoben die Pfleger das Bett weiter, den Gang entlang. Sofort wollte er hinterher, als er erneut die Hand, diesmal fester und am Arm, spürte. Du kannst da nicht hin. Wieso denn jetzt auch noch meine Mutter? Fragte er wehleidig. Vermutlich hat sie sich bei deiner Schwester angesteckt. Vermutlich, schrie Moto genervt. Was wissen Sie überhaupt? Es wurde ihm alles zu viel. Er wollte weg, nur noch weg. Aber der Arzt drückte fest dazu und hielt ihn weiter fest. Ich kann dich nicht gehen lassen. Auch du könntest schon infiziert sein. Wir müssen dich leider unter Quarantäne stellen. Panik stieg in ihm auf. Raus, ich muss hier raus. Die wollen mich einsperren, dachte er und begann wild um sich zu schlagen. Hey, dir wird nichts geschehen, schrie der Arzt. Und in diesem Augenblick konnte Moto sich losreißen und stürmen. Stehen bleiben! So schnell ihn seine Beine tragen konnten, raste er durch die immer noch offene Tür. Er rannte und rannte, bis er wieder beim Aufzug ankam. Mehrere Male schlug er auf die Tasten und schaute sich nervös um. Er hörte sein rasendes Herz pochen und spürte den kalten Angstschweiß am Nacken fließen. Er wartete und wartete, aber der Aufzug kam einfach nicht. Die Treppe, überlegte er, als er die laute, aufgeregte Stimme des Arztes hinter sich vernahm. Wie von der Tarantel gestochen, sputete er zum Treppengeländer. Gerade war er die ersten Stufen hinuntergehüpft, da bauten sich vor ihm zwei Gestalten auf. Moto stolperte direkt in ihre Arme, die beiden Pfleger packten ihn und zerrten ihn die Treppe wieder hinauf. Er wehrte sich, aber die kräftigen Pfleger hatten ihn voll im Griff. »Lasst mich los!« brüllte er und begann mit den Füßen zu treten. »Beruhig dich doch, verdammte Scheiße, nochmal!« drohte einer der Pfleger und drückte fest dazu. Dann zuckte der Arzt eine Spritze hervor. »Ich würde dir jetzt eine Beruhigungsspritze verabreichen.« Moto wehrte sich nur noch umso mehr, aber die spitze Nadel kam bedrohlich näher. Seine Panik stieg in ungeahnte Höhen. Mit voller Kraft schrie er und konnte seinen rechten Arm befreien. Sofort schlug er um sich und konnte sich schließlich ganz befreien. Er stürmte zurück zur Treppe, aber einer der Pfleger war schneller gewesen und versperrte ihm den Weg. Seine Angst und Panik hatten sich in Wut transformiert. Ohne darüber auch nachzudenken, schubste er den Pfleger mit voller Kraft. Aber in dem Augenblick, wo seine Handflächen die muskulöse Brust berührte, passierte etwas in ihm. Er fühlte Wärme an der Hand. Und im nächsten Augenblick ging das hellblaue Hemd des Pflegers in zuckenden Flammen auf. Der Mann fing an zu schreien, zu hüpfen und mit den Händen das T-Shirt auszuziehen, bis er an der Stufe abrutschte und rückwärts die Treppe hinunterfiel. Mehrere Male schlug er mit dem Kopf auf den Stufen auf, bevor der leblose Leib des Pflegers zur Ruhe kam. In dem Gesicht des Arztes konnte man das Entsetzen sehen. Zitternd ließ er die Spritze fallen. Was hast du getan? Das ist unmöglich! Mit einem verbitterten Blick starrte Moto auf seine Hände. Du hast einen Menschen getötet, schrie er sich innerlich an. Dann flüchtete er die Treppen hinunter. Schon zum Abermalten schaute er auf die Küchenuhr. Ich hätte schon vor einer halben Stunde zu Hause sein müssen, dachte Thomas. Mama macht sich bestimmt schon Sorgen, hat bestimmt in der Schule angerufen und herausgefunden, dass ich geschwänzt habe. Zur Ablenkung blätterte er in dem alten Buch herum und ärgerte sich, dass er die Schrift nicht lesen konnte. Die alten Holzstiche hatte er sich im Detail schon des Öfteren daheim angeguckt. Als er vor 2 Tagen das Buch auf dem Trödelmarkt erworben hatte, dachte er zunächst voller Hoffnung, dass es ihm irgendwie einen neuen Horizont eröffnen könnte. Wie sehr hatte er sich doch geärgert, dass er sich es vor dem Kauf nicht genauer angeschaut hatte und auf die leeren Versprechungen des Händlers reingefallen war. Selbst der Freund seines Vaters, ein berühmter Archäologe, konnte mit der Schrift nichts anfangen. Plötzlich hörte er etwas an der Haustür. In voller Hoffnung, dass nun Motos Mutter eintreffe und er endlich nach Hause könne, stand er von der Eckbank auf. Doch es war Moto, der völlig aufgewühlt und gelöst hineinstürmte, sich nochmals umschaute und dann die Tür hinter sich verschloss. Deine Mutter ist immer... Ich weiß. Völlig außer Atem setzte er sich auf den Küchentisch und verschnaufte. Verdammte Scheiße! Was ist denn passiert? Die wollen mich in Quarantäne stecken. Ich musste fliehen. Wer, sie? Juri und meine Mutter haben die Schäferkrankheit. Die Ärzte denken, dass ich vielleicht auch schon infiziert sein könnte. Vor Zorn schlug Moto auf den Tisch. Aber was ist, wenn es ein Fehler war und ich wirklich verseucht bin? Dann bin ich eine Gefahr für dich. Solange sie keinen Beweis haben, können sie dich ja nicht einfach einsperren, versuchte Thomas ihn zu beruhigen. Aber Moto wusste, dass sie nun einen Grund hatten, ihn für immer einzusperren. Ihn womöglich sogar hinzurichten. Er hatte getötet, und obwohl er sich einredete, in Notwehr gehandelt zu haben, wusste er, dass es mehr war. Im Hinterkopf wusste er, dass es Zorn, seine Angst und seine Wut war, die ihn dazu gebracht hatten. Er beichtete es Thomas. Seine Worte klangen verzweifelt und voller Selbsthass. Vor seinem geistigen Auge liefen nochmal die letzten Geschehnisse vorbei. Die Welt begann immer mehr zu bröckeln und schließlich zu zerbersten. Es war diese Fähigkeit, fuhr er fort. Ich konnte nichts tun, es war stärker als ich. Ihm drohten wieder die Tränen. Er konnte einfach nicht mehr, sein junger Verstand drehte sich im Kreis und sein Herz drohte zu zerbrechen. Thomas versuchte ihn zu beruhigen und legte mitfühlend seine Hand auf Motos Schulter, aber der wies sie von sich. »Nichts wird wieder gut, vor dir steht ein Mörder!« schrie er Thomas an, stockte dann und sprach mit gedämpfter Stimme weiter. »Tut mir leid, vielleicht ist es besser, wenn du gehst. Ich will dich in nichts mit reinziehen.« »Nein, ich werde dich nicht einfach im Stich lassen. Lass uns erst einmal gründlich nachdenken, vielleicht finden wir ja eine Lösung.« »Man könnte es auch als Unfall ansehen. Du hattest Angst, das ist doch verständlich.« »Ich bin mir da nicht so sicher. Wie soll ich das alles erklären? Das wird mir doch keiner abnehmen und...« Sie verstummten, starrten sich mit ängstlichem Blick an und sprangen dann panisch auf. Die Türklingel hatte geläutet und nun stellte sich ihnen die Frage, wer vor der Tür wartete. »Erwartest du Besuch?« Mote schüttelte mit dem Kopf und lugte vorsichtig um die Ecke in den Flur hinein. Durch das milchige Glas der Haustür hindurch konnte er zwei blau gekleidete, verschwommene Gestalten entdecken. Angsterfüllt wandte er sich wieder zu Thomas. »Ich glaube, die sind hinter mir her. Ich muss fliehen. Der Keller!« rief er und stürmte zurück in den Flur, riss die morschige Kellertür auf und sprang in großen Sätzen die knarrende Holztreppe hinunter ins Dunkle. »Warte doch!« rief Thomas hinterher, zögerte einen Moment und folgte ihm dann in das dunkle Kellergewölbe. »Beeil dich!« Moto war schon durch den Keller gerannt und stand vor einer dicken Metalltür, als erneut das hektische Schrillen der Klingel zu hören war. Hastig kramte er in seinen Taschen herum und holte einen Schlüsselbund hervor. Fast wäre es ihm aus der schwitzenden Hand gerutscht, als er den richtigen Schlüssel fand und ins Schlüsselloch steckte. Sie waren im Freien. Über eine Treppe gelangten sie hinauf in den hinteren Garten. »Wohin jetzt?« »Einfach nur weg«, antwortete Moto, rannte über den Rasen und sprang über den Gartenzaun. »Ey, ihr da, stehen bleiben!« Moto wirbelte herum. Thomas stieg gerade über den Gartenzaun und ein paar Meter weiter guckte ein Polizist um die Ecke des Hauses. Er hatte sie beide entdeckt und winkte nun seinen Kameraden zu. »Jetzt komm«, schrie Moto und rannte über die zweispurige Asphaltstraße. Sie liefen den Gehweg entlang und bogen dann rechts in eine andere Straße ab, vorbei an den schmalen Vorgärten der hohen, gleichaussehenden Reihenhäuser, Richtung des zentralen Marktplatzes. Dort wäre es ein leichtes, in der Anonymität der Menschenmasse unterzutauchen. Doch Moto blieb ruckartig stehen, dass Thomas nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam und ihn anrempelte. Moto fluchte laut stark, schaute dann nach hinten und sah die beiden Polizisten schnell näher kommen, und von vorne näherte sich ein schwarz-marienblauer Polizeiwagen. Die Sirene heulte mehrmals drohend auf. Der Wagen hielt und drei weitere Uniformierte stiegen aus. »Moto, die haben Maschinenpistolen!« Sein Kopf qualmte. Er suchte nach einer Lösung, aber die Polizisten hatten ihre Waffen im Anschlag und kamen immer näher. Dann erblickte er einen Hoffnungsschimmer. In dem Reihenhaus gleich neben ihm war ein Bogen mit einem Tor eingelassen und in dem linken Flügel war eine Gittertür, wodurch man den Rasen eines Innenhofes sehen konnte. Er wusste, dass es ihre einzige Chance war. Seine Hand packte Thomas und zusammen sprinteten sie zum Tor. »Stehen bleiben!« Sie waren nur noch ein paar Schritte entfernt. Da schallte ein ohrenbetäubender Knall durch die Luft. Moto drehte sich erschrocken um und stieß mit dem Rücken gegen das Tor. Einer hatte mit der Pistole in die Luft geschossen. Motos Hand glitt nach hinten. Die Finger umfassten den Türgriff und drückten ihn nach unten. Ein Klicken, abgeschlossen. »Scheiße!« schrie Moto und schlug gegen das Tor. »Was ist denn hier los?« hörte er dann plötzlich eine raue Stimme fragen. Auf der linken Seite des Torbogens war die Tür aufgegangen und eine verwunderte alte Dame stand in der Angel. Sofort ergriff er die Chance, schnappte sich Thomas' Arm und stürmte auf die offene Tür zu. Moto entschuldigte sich höflich bei der Dame und zwängte sich und Thomas dann durch die Tür ins Treppenhaus. »Also, wie unhöflich!« schimpfte die Dame. »Was man sich heutzutage alles gefallen lassen muss!« Dann wandte sie sich wieder zur Tür, als sie noch ein paar Gestalten auf schnellen Beinen erkannte. Sie erschrak ein weiteres Mal und knallte die Tür zu. »Elendes Gesindel!« Die Polizisten hämmerten gegen die Tür, aber anstatt aufzumachen, schloss sie sich in ihrer Wohnung ein. Sie waren fast oben. Thomas blieb stehen, um zu verschnaufen, und Moto lugte am Geländer hinunter. Er sah oder hörte niemanden im Treppenhaus, und auch aus den Wohnungen waren keine Lebenszeichen zu vernehmen. Ein Klingeln schrillte, ein paar Sekunden später summte der Türöffner und die schnellen Schritte der Polizisten hallten durchs Treppenhaus. Seine Panik kehrte urplötzlich wieder zurück und wie im Affekt wetzte er die Treppen hinauf. Für einen Moment fragte er sich, ob Thomas ihnen überhaupt gefolgt sei. Zum Umschauen hatte er aber keine Zeit. Es trennten ihn nur noch wenige Stufen zum letzten Stockwerk, zur letzten Tür, wovon er sich erhoffte, dass sie aufs Dach führte und nicht nur in eine weitere Wohnung. Es war ein Fehler von ihm gewesen. Neben der Tür befand sich ein Klingelknopf und vor der Tür lag eine Fußmatte mit einem Namen darauf. Verzweifelt wirbelte er herum, entdeckte Thomas und warf ihm einen fragenden Blick zu, worauf aber nur ein panisch-ängstlicher antwortete. »Überlegen, überleg, Moto, nur einen kühlen Kopf bewahren«, befahl er sich und schaute sich um, aber sein Kopf war nicht kühl, sein Verstand nicht klar, seine Realität verzogen von Emotionen und Gedankenfetzen, und mit jedem zur Beruhigung gedachten Gedanken verstrich kostbare Zeit. Es waren die Sonnenstrahlen. Sie drangen durchs Fenster und kitzelten seine Haut, als es ihnen wie Schuppen von den Augen fiel. »Das Fenster!« rief er vor Freude, rannte hin und drückte den Hebel in waagerechte Position, worauf es sich problemlos öffnen ließ. Er stieg in den Fensterladen, beugte sich hinaus und griff nach oben. Nach einem kurzen Moment fand er Halt und zog sich an der Mauer aufs Dach hinauf. Jetzt war Thomas an der Reihe. Er beugte sich ebenfalls heraus und griff nach Motos Hand. »Da sind sie!« schrie ein Polizist, als Motos Hand Thomas mit voller Kraft hochzog. »Wartet nur, wenn wir euch erwischen!« schrie die Stimme drohend, während Moto unentschlossen herumirrte. »Was jetzt?« So weit hatte er noch gar nicht vorausgedacht. Das Flachdach erstreckte sich noch gut 100 Meter dem Horizont entgegen. Einen Antennenmast auf einem Podest und ein Treppenhäuschen ungefähr in der Mitte waren das einzige auf dem Dach. »Wenn die jetzt offen ist«, dachte Moto und flitzte zum Treppenhäuschen hinüber. Er rüttelte und rüttelte, zog und zog mit allen Kräften, aber die stählerne Tür war fest verschlossen. Eine Hand krallte sich am Rand des Flachdaches fest und ein paar Momente später zog sich einer der Polizisten hoch. Verängstigt rannte Thomas zu seinem Freund und rüttelte und schlug und trat ebenfalls gegen die Tür. Es half nichts. Während sich der Polizist mit gezogener Pistole näherte, folgten ihm seine Kollegen aufs Dach. Sie zuckten ihre Maschinenpistolen und näherten sich in Formation den beiden. Moto war sich sicher, dass es aus war. Im Geiste stand er schon vor Gericht und wurde zum Tode verurteilt, als er aus Reflex die Hand vor den Augen hielt. Etwas unglaublich Helles und so Heißes, dass er die Hitze wie eine Glut auf der Brust spürte, hatte ihn dazu gezwungen. Blinzelnd öffnete er wieder die Augen. Eine aus manneshohen Flammen bestehende Feuerwand war vor ihnen erschienen. Er konnte kaum erfassen, welch grausames Geschehen sich vor ihnen abspielte. Die Polizisten standen inmitten der Flammenwand. Ihre Anzüge, Helme und Schutzwesten hatten sofort Feuer gefangen oder schmolzen wie Butter dahin, und nun bohrte sich die todbringende Hölle durch die Haut ins Fleisch hinein. Vor Schmerzen und Todesangst schrien sie auf, um dann wie Puppen zusammenzuklappen. Blättrige Asche und verkohlte Knochen. Mehr blieb nicht mehr von den Männern über. Verdutzt, erschrocken und verwehrt standen Moto und Thomas vor den 5 Aschehäufchen. Die Flammen waren verschwunden und der Wind machte sich daran, die Asche hinfortzutragen. »Ich war das nicht«, stotterte Moto und fragte sich gleichzeitig, »oder?« Aber als eine Stimme ihm zustimmend antwortete, wirbelte er aufgeschreckt herum. Vor ihnen auf den Treppenhäuschen saß ein junger, fast glatzköpfiger Mann mit übereinander geschlagenen Beinen. Nur am Hinterkopf wuchs ein mehrmals geflochtener Zopf, der über die Schulter bis hin zur Brust ging. Er trug schwarze, spitze Stiefel und eine rote, bullige Leinenhose. Sein muskelbepackter Oberkörper war nackt. Am Gürtel war eine Schwertscheide montiert. Wer sind Sie?« fragte Moto und trat vorsichtig einen Schritt zurück, sofort bereit, sich umzudrehen und irgendwie zu fliehen. »Mein Name ist Kidlo, ein Schwertmagier des Magierordens von Nox«, antwortete der Mann und sprang hinunter aufs Dach. »Waren Sie das eben?« wandte sich Thomas ein. Der Fremde antwortete nicht, stattdessen trat er auf Moto zu, der sofort ein Stück zurückwich. »Was wollen Sie?« entgegnete er ihm, als der Magier seine Hände berührte und sie von beiden Seiten betrachtete. »Die schwarze Hand, unglaublich«, murmelte der Mann und ließ ihn wieder los. Dann wanderte seine Hand zum Griff seines Schwertes. Moto war wie erstarrt. Mit ängstlichem Blick beobachtete er, wie die glänzende Klinge das Tageslicht erblickte und auf ihn zuschnellte, bis die Finger des Magiers Kidlo die Klinge umfassten, er das Schwert umdrehte und es dann mit dem Griff in Motos Richtung hielt. »Ich verbeuge mich vor euch, Bruder«, sprach der Magier und ging vor ihm auf die Knie. »Ich verstehe nicht. Das ist ein Ritual, in dem ich dir mein Schwert überreiche, lege ich mein Leben in deine Hände und zeige dir so, dass ich keine bösen Absichten habe.« Zunächst zögernd umfasste Moto das Schwert und hob es an, um ein wenig hin und her zu schwingen, aber die Klinge raste sofort wieder zu Boden. »Wow, das ist aber schwer.« Nochmals versuchte er sie anzuheben. Jedoch war die Klinge so schwer, dass er sie nur mit größter Mühe gerade mal ein paar Zentimeter anheben konnte. Kijo fing lautstark an zu lachen. Sieht so aus, als hättest du nicht genügend Kraft. Dann nahm er das Schwert wieder an sich, hob es mühelos an und steckte es wieder in die Scheide. Warum haben sie uns geholfen? Was wollen sie eigentlich? Ich bin ein Abgesandter des Magierrates, um in ihren Namen besondere Jungen und Mädchen zu finden. Jungen wie dich, Motojou. Was, woher kennen sie meinen Namen? Ich beobachte dich schon seit heute Morgen. Ich habe dich im Park gesehen und seitdem bin ich dir gefolgt. Ich war mir erst nicht ganz sicher, aber als ich dich im Krankenhaus beobachtete, wusste ich, dass du die schwarze Hand hast. Es ist eine Ehre für mich, dich kennenzulernen. Die schwarze Hand gehört zu dem mächtigsten Zauber überhaupt, wenn man sie richtig einsetzt und dementsprechend trainiert. Du willst mich trainieren? Wofür sollte das denn gut sein? Mein Angebot an dich ist, dass du mit nach Karakorum kommst, um eine Ausbildung in unseren Reihen zu erfahren. Es ist nur ein Vorschlag. Du kannst natürlich auch hier bleiben, hier, wo du wohl für ewig ein Flüchtiger sein wirst. Es liegt in deiner Hand. Ich will auch mit, wandte sich Thomas mit aufblitzenden Augen ein. Kijo musterte ihn von oben bis unten. Hast du irgendwelche Fähigkeiten? Nein, ich glaube nicht. Aber bitte lassen Sie mich mitkommen. Wie alt bist du denn? 15, aber warum ist das wichtig? 15 ist das älteste Eintrittsalter. Aber ich denke, wenn Motojou das Angebot annimmt, geht das in Ordnung. Super, dann können wir ja gleich los. Moment mal, ich hab doch noch... fing Moto an zu sprechen, aber Thomas unterbrach ihn flehend. Ich kann meine Mutter und meine Schwester nicht so einfach einen Stich lassen. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit, sie zu heilen. Wir haben hervorragende Ärzte. Ich kann nichts versprechen, aber vielleicht helfen sie dir ja. Es keimte neue Hoffnung in ihm auf, und auf Aussicht auf Erfolg akzeptierte er.